Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 3 Uhr mit Ilka Staroste. In Großbritannien hat die Polizei neue Details über den Mann bekannt gegeben, der den Tory-Abgeordneten Amos während einer Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex getötet haben soll. Demnach handelt es sich um einen britischen Staatsangehörigen somalischer Herkunft. Der junge Mann wurde in Großbritannien offenbar nicht auf der Liste der Terrorverdächtigen geführt und auch nicht vom MI5, dem Inlandsgeheimdienst, beobachtet. Der 25-Jährige, der am Freitag festgenommen worden war, kann auf Basis der britischen Terrorismusgesetzgebung zunächst bis zum 22. Oktober von den Behörden festgehalten und befragt werden. In Lyon-Sea haben gestern Abend mehrere hundert Menschen eine Mahnwache in Gedenken an den getöteten Abgeordneten David Amos abgehalten. Imke Köhler, London. Die Grünen stimmen heute auf einem kleinen Parteitag darüber ab, ob sie Koalitionsgespräche mit SPD und FDP aufnehmen wollen. Grundlage ist das Sondierungspapier, das die drei möglichen Regierungspartner am Freitag vorgelegt haben. Etwa 100 Delegierte sind stimmberechtigt. Dass sie den Ampelgesprächen zustimmen, gilt als sehr wahrscheinlich. Grünen-Parteichef Habeck hat bereits im Vorfeld gesagt, dass ein Scheitern einer Ampelregierung jetzt wirklich eine Überraschung wäre. Die Union arbeitet weiter ihr historisch schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl vor 3 Wochen auf. CDU-Parteichef und Kanzlerkandidat Laschet bekam dabei auf dem Deutschlandtag der Jungen Union Unterstützung von Generalsekretär Ciemiak. Es wüssten alle, dass zu solch einer krachenden Niederlage mehr gehöre als eine Einzelperson, so Ciemiak. Er selbst bekenne sich auch dazu. Laschet hatte vorher klargemacht, er sei verantwortlich und der Platz der Union sei nun in der Opposition. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart 1:1 gegen Mönchengladbach gespielt. Stuttgart bleibt damit Tabellenzwölfter. Der Corona-geschwächte VfB Stuttgart hat sich in Mönchengladbach einen Punkt erkämpft. Überragender Akteur der Gäste, Konstantinos Mavropanos, der Abwehrspieler, der mit einem großartigen Weitschuss die Führung erzielte und im zweiten Durchgang mit einer spektakulären Grätsche für seinen geschlagenen Torhüter rettete. Dazwischen fiel der Ausgleich durch einen Sonntagsschuss am Samstagabend. Torschütze Gladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann. Unter dem Strich wahrscheinlich ein unglückliches Remis für die Gladbacher, die mehr investierten und deutlich mehr Möglichkeiten besaßen, die aber im entscheidenden Moment einfach zu ungenau spielten. Aus Mönchengladbach, Burkhard Hupe. Das Wetter für Deutschland. In Küstennähe bewölkt mit etwas Regen, sonst halten sich lockere Wolken. Es kühlt auf 10 bis 0 Grad ab. Tagsüber ist es im Süden erst noch neblig, im Norden mehr Wolken. Immer wieder fällt Regen, 10 bis 16 Grad. Am Montag im Norden Schauer, sonst oft sonnig. Die Zeit 3.03 Uhr. Die A8 Stuttgart Richtung München ist zwischen der Raststätte Grübingen Süd und Mühlhausen wegen Tunnelwartungsarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. A14 Magdeburg Richtung Halle zwischen Wandsleben und Magdeburg-Sudenburg ein Wildunfall auf der Beschleunigungsspur, da liegt ein angefahrenes Reh, passt auf. A28 Oldenburg Richtung Leer zwischen Vilsum und Leer Ost steht ein brennendes Auto. A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heißen und dem Kreuz Kaiserberg Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt die Strecke. A40 Duisburg Richtung Venlo zwischen Neukirchen-Flühen und Kerken die Strecke nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Krefeld-Oppum und Meerbusch die Strecke wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Kommt gut an. Die junge Nacht der ARD. Mit mir Markus Fröhle, hello. Ja, FIFA 22 ist schon rausgekommen, zocken wahrscheinlich viele von euch schon. Aber da gibt's ja auch noch andere Mannschaftssportarten, die man auf der PlayStation oder auf der Xbox oder sowas zocken kann. Und zwar Eishockey. NHL 2022 ist da. Was das kann, das checken wir gleich. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much. much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Yeah. And hey. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going hey. Out of bed. Yeah. I'm happy that you're here with me. I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. ARD. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Back on. Eis. Ach, Eis, ja, das kann man gut essen oder wenn man sportlich begabt ist, kann man auch darauf Sport machen. Eishockey zum Beispiel. Und wenn ihr sagt, oh, finde ich gut, aber ist schon auch kalt und anstrengend. Das geht auch ganz ohne körperlich anstrengen und ohne frieren. Mit dem Spiel NHL 2020. Ja, Spielemann Tobi Wienke, du hast es schon für uns gespielt und hast auch schon verraten mir vorhin. Da gibt's was Neues, eine neue Engine, also Grundgerüst. Was merkt man davon? Ja, die Augen der Spieler, die gucken jetzt auch in die Richtung, in die sich der Puck bewegt. Du siehst die Spiegelung in den Plexiglasscheiben und das Eis spritzt beim Bremsen richtig realistisch hoch. Du hast also deutlich mehr Details als früher. Ja, das klingt ja schon mal ordentlich positiv. Was sagst du denn zum Spiel? Was ist dein Fazit? Also es ist endlich Eishockey, das sich so richtig nach Next Gen anfühlt. Die Neuheiten, die springen dich diesmal an, die musst du nicht erst mit der Lupe groß suchen. Und dazu wird auf der PlayStation 5 der Controller auch voll supportet. Du hast unterschiedliche Vibrationen, je nachdem, was auf dem Eis passiert. Du hörst die Rufe deiner Mitspieler aus dem Controller. Also noch mehr das Gefühl, mittendrin zu sein. Wirklich ein Schritt nach vorne diesmal. Klingt nach Bock. Das sagt Spielemann Tobi Wienke zu NHL 2022 neu draußen für PlayStation und Xbox. I get all at Colorado. Never been on the TV, sketch me out.

could turn back time to the good old days. Saying, wake up, you need to make money.

so outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La, la, la. Junge Nacht der ARD, wir zocken um die Macht der jungen Nacht. Jetzt mit Dirk aus München-Gladbach. Hi. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallöchen. Dirk, du möchtest die Macht der jungen Nacht bekommen. Du möchtest 20 Sekunden Sendezeit haben. Immer gerne. Okay. Was du dafür tun musst, ist gegen mich jetzt eine Minute lang spielen. Und zwar eine Minute lang darfst du auf meine Fragen nicht mit Ja, Nein oder Vielleicht antworten. Ist das klar? Ich versuche das. Auf geht's. Dirk, du kommst aus München-Gladbach, ne? Richtig. Und du bist jemand, der gerne zockt. Das ist auch korrekt, oder? Manchmal schon. Also, was spielst du da so? Wolfenstein 2. Ist das ein Ego-Shooter oder so? Starker Ego-Shooter. Ja, krasser Ego-Shooter. Wirst du da manchmal aggressiv? Nein. Ah, da hatte ich dich. Verdammt, ja, okay. Oh, Dirk, ich dachte, ich krieg dich nicht. Schade, ich hatte auch gedacht, aber das war eine Frage, auf die ich nicht jetzt vorbereitet war. Dirk, wir hören uns gleich an, was dir durch die Lappen gegangen ist. Alles klar, ich danke dir. To keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rubbed our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I stop for a minute and see where you let us hold each other. Lonely. Die junge Nacht mit Markus Fröhle. I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence, I'd rather be alone. I think it's pretty plain and simple. We gave it all we could. It's time I wave goodbye from the window. Let's end this like we should and say we're good. We're not meant to be like sleeping and cocaine. So let's at least agree to go our separate ways. Not gonna judge you when you're real. Somebody else, long as you play. You won't be pissed when I do it myself. Let's end it like we should and say we're good. No need to hide it. Ups and downs, wenn du schläfst. dann pass ich auf, ja. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an, auch wenn sie nicht scheint. Geht's dir auch so? Ich würde es dir gern sagen, doch ich weiß nicht wie. Schalt die Welt auf lautlos, im Radio läuft wieder unser Lied. Ich will dich nicht verändern, denk dran. Ich halt für dich die Welt an, Welt an. Immer wenn du das nicht selbst kannst, selbst kannst. Weil es mich ohne dich nicht mehr gibt. Auch wenn meine Welt zerbricht, weißt du doch, ich zeig es nicht. Doch du bleibst dieses kleine Licht, immer nimm mir mein Zerlicht. Frag mich nicht, ob ich loslass, du weißt, dass ich bleib. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an und ich hoffe, dass du's weißt. So viele Ups und Downs, wenn du schläfst, dann pass ich auf. Denn die Sonne strahlt auf den Mond an, auch wenn sie nicht scheint. Mond von Montez und Bad Moms Dresses hier in der jungen Nacht der ARD. Ich habe vorhin gespielt mit Dirk aus München-Gladbach. Er hätte eine Minute lang meine Fragen nicht mit Ja, Nein oder Vielleicht beantworten dürfen. Dann hätte er 20 Minuten Sendezeit bekommen. Naja, Dirk, die ersten, ja, erste Drittel des Spiels warst du gut, aber mit der Frage Aggressivität beim Zocken, da hatte ich dich, ne? Leider ja, weil ich doch ein bisschen aggressiv war, weil ich es wieder nicht geschafft habe, aber da hast du mich leider auf den falschen Fuß erwischt. Ah Mist, ja, ich hab gefragt, ob du beim Zocken manchmal aggressiv bist. Nun ja, Dirk, wie hättest du denn eigentlich gerne deine 20 Sekunden Sendezeit, die du gewonnen hättest, genutzt? Ich hätte sie gerne genutzt, indem ich vielleicht mich einfach auch mal bei Leuten bedanken würde, die mir doch im Lockdown doch sehr gut getan haben. Boah. Also erstmal, das wären deine 20 Sekunden gewesen, da müssen wir jetzt durch. Das hier könnte deine Sendezeit sein. WhatsApp an die 0221 56789 111. Ärgerlich, ne? Das hier könnte deine Sendezeit sein. Schade, weil WhatsApp jetzt verdient sie jetzt. 0221 56789 111. Okay, komm, ich kann doch nicht so ein gemeiner, schlechter Mensch sein. Ich gebe dir ganz schnell 10 Sekunden. Sag, was du sagen willst. Auf geht's. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die mir im Lockdown wirklich ein schönes Leben bereitet haben. Und bitte seid stark, macht das Beste draus. Und ich weiß, dass ich auch für euch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten da gewesen bin. Und gemeinsam schaffen wir das, denn in jedem Tunnel gibt es auch immer wieder ein Licht. Und auf das Licht fahren wir geradezu. Vielen Dank. So, wie hätte ich dir das verneinen können, dann wäre ich ein richtiger Unmensch. Dirk, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Herzlichen Dank und eine schöne Nacht für dich. Vielen Dank. You buy me this and you buy me that. So when I'm over.

Vorsicht auf der A61 München-Gladbach Richtung Venlo. A61 zwischen Kaldenkirchen und Nettetal West sind Radfahrer. Vorsicht auch auf der A9 Treuenbrietzen Richtung Berlin zwischen Lindenstraße und Rastplatz Zauche. Es ist eine Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle und dort liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Und dann auch eine Entwarnung für die A45 Hagen-Dortmund zwischen dem Westhofener Kreuz und Dortmund-Hafen. Ist kein Geisterfahrer mehr unterwegs, habt ihr wieder freie Fahrt. Jetzt Ed Sheeran mit Shivers. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Oh yeah, I want it all. Put me back together and take my